Willkommen zum Soundcheck Mensch oder Roboter. Musik mit dem Vocoder ist das Thema. Am Mikrofon immer noch Thomas Elber. I like it, I push, you can hold me tight. Das war zuerst einmal Arno Steffen mit dem Stück Somewhere von seiner LP Schlager und im Anschluss daran Johnny L. mit Oh, I Like It. Beide Titel verbindet, dass sie durchgängig mit dem Sound des Vocoders gesungen sind, der eine mehr, der andere weniger. Wie schon erwähnt, ein Sound, der heute wieder total angesagt ist, egal ob Techno oder Trance, Dance oder Hip-Hop. Neue Stimmverfremdungsgeräte werden wieder auf den Markt gebracht, wie man auf der letzten Frankfurter Musikmesse schon mal sehen konnte. Es gibt wieder eine Ästhetik in der Computerstimme. Welcome to the future.

Gäbe es so etwas wie die Vocoder-Charts, dann stände dieser Titel ganz, ganz weit oben. Feel My Bass, DJ Matrix, mit ähnlichen Mitteln und auch ähnlich von der Stilrichtung. Der nächste Song, Kid Frost, Terminator. We'll be right back. Wenn zwei Personen in einem Song auftauchen, die sich unterhalten, so kann dies auch mit einem Vocoder realisiert werden. Der britische Rapper Overlord X und die klassische Mickey-Maus-Stimme treffen sich im Powerhouse. Hey, yeah. That's right. The house is full, stuffed like a pack zone. In the 90s, go rock the disco, brothers and sisters, collaborators. Come on down my roof, become an ex-navigator. 3 years we started, we not departed. Some try to stop us, but they get broken hearted. No matter what I've told, they can't even drip and get out, you're a clone. Doing it, the others pursuing it. That's my purpose, to get used to it. Party, cause that's a tension reliever. What's all your problems? Get up and leave ya. The project's situated right here. The S conclusion of the year. A man knows his limitation. The sky I'm a living with my population in the suppress them brainwash damages. Try to experience with the mind of cabbages. Lessons unfold, lessons to be told. Teaching our children from 3 years old in the power. In the Shut up. unserer Stadt. Maggie Thatcher durch den Vocoder geschickt, das kann etwas sehr Reizvolles haben, wie uns Dub Syndicate mit No Alternative gerade vorgeführt haben. Einer, der stets auf der Suche nach neuen Klanghorizonten ist, ist Holger Hiller. Auf seiner CD Es Ist gibt es ein Stück, da klingt seine gesungene Stimme normal, aber vieles andere scheint irgendwie aus dem Vocoder zu kommen. Ein einsamer Ton. Eine kräschte, dann klopfen. Eine kräschte, dann klopfen. Eine kräschte, dann klopfen. Eine kräschte. Atmen. kleiner Vogel im Kreis. Summendes Glasstück, so aus der Kehle. Eine Krähe, dann klopfen, eine Krähe, dann klopfen, eine Krähe, dann klopfen, eine Krähe, dann klopfen. Summendes Glasstück, so aus der Kehle, niemand soll tönen, nur singen. Wesentlich klassischer dagegen im Umgang mit dem Vocoder als Stimmverfremdungsmittel ist Nico Reichelt. Seine Stimme klingt mit dem Effekt weitaus künstlicher, in Verbindung mit dem Text schon fast gemein. Von dem Sampler Cabaret Obscur, Gescheites und Erheiterndes aus dem Atazak-Archiv. Das war Nico Reichelt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurz vor Schluss noch ein Ausflug in die Welt des Dance. Die Shaman haben einen ihrer großen Hits auch dem Sound des Vocoders zu verdanken. Das Stück Possible Worlds. nothing is impossible. Talk about in your sleep, wrap yourself around me. Not just a passerby, I'm gonna stay a while. I like your peep show. glow, magnetized, I saw you in the window. I've been watching you, don't know what else to do. Trust my sensitive, intensitive, I never let you go. No need to be afraid, release yourself to me, I got that heartache. Hubba, hubba, hubba, you know my trouble. I saw you on your own, no need to be alone. Let me levitate, relax and resonate. Turn out the light. Mit Day for Night. Das war Mensch oder Roboter, Musik mit dem Vocoder. Ich hoffe, Ihnen hat das Zuhören Spaß gemacht. Das Ende kommt, wie könnte es anders sein, von Kraftwerk und bezeichnenderweise Computerliebe. Am Mikrofon war Thomas Elbon, der sagt jetzt schon mal Tschüss. Deutschlandfunk. Sie hören das Informationsprogramm im Deutschen.